Fahrer, so sind wir genannt und sind durch gewaltige Scharen den Briten erschreckender Schiffe bekannt, vom Kanal bis zum Schottland gefahren. Das Zeichen des Löwen am silbernen Rumpf, so fliegen wir weit über See. Tragen des Führers Sport und Triumph, es gibt keine Inseln mehr. So ziehen wir stärker mit jeder Schlacht, am Himmel im Siegkampf erhoben. Nicht England im Boden erfallener Macht, wo wir selber beherrschen die Bogen. Das Zeichen des Löwen am silbernen Rumpf, so fliegen wir weit übers Meer. Zum Tragen des Führers Sport und Triumph, es gibt keine Inseln mehr.